Lesung der Botschaft vom 8. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Heilung. Freunde, wie rasant sich der Funke der Freiheit über Heimat und Volk verteilt, ist den in der Masse sich gemeinschaftlich vergiftenden, wenig bis gar nichts Wissenden nicht im Ansatze bewusst. Lieber unterwirft sich Deutsch dem freiwilligen Zwange von linken Medien und terroristischer Staatssimulation, bevor es dem lieben Nachbarn missfallen könnte, dass Mensch göttlichem Ursprunge ist und unbedingt bleiben sollte. Wovon hier die Rede ist, soll nachfolgendes Thema sein. Während gehorsamer Vollsklave seit Einführung des ersten Betrugswahlsystems Weimarer Republik freiwillig seine Stimme in einer Urne beerdigte, ist das von Dritten aus dem Hintergrunde erarbeitete Wahlmanifest, das in ein Gewand neuzeitlicher Dämonkratie gehüllt, etwas fortgeschrittener herangewachsen und auch eine wirkliche Auswahl eigenen Willens bereitstellend. Denn sobald Ausdehnung in eine polare Richtung sich entfaltet, ist seitens des Kosmos gleichermaßen spiegelverkehrte und ausgleichschaffende Energie vorhanden. Dies als unverhinderbares Gesetz. Solches Wissen hat der Architekt dieser Welt. Und so ist jener Baumeister gezwungenermaßen zum Einbau bestimmter freiheitlicher Strukturmöglichkeiten verpflichtet. Je schlimmer also ein Zustand in diesseitiger Erdenwelt uns erscheinen mag, desto besser seine heilsame Wirkung. Angeblich entschied die Masse der Wähler während der Wahlveranstaltung darüber, welche der korrupten Marionetten im fremdregierten Lande das künftige Sagen haben wird. Niemals und zu keiner Zeit war ein mehrheitliches Wahlergebnis ausschlaggebend für den Sieg einer sogenannten Regierung. Standen die kommenden Geschäftsführer der Parteifirmen immer bereits vor der Wahl fest, ob in Weimar, unter Hitler und seit dem Waffenstillstand 1945 änderte sich an jenem bewährten System des Schadein auch nichts. Einer war stets Sieger der Wahlen, nämlich die Partei. Egal wie wenige die Wählerschaft darstellten, auch wenn es sich nur um die Jecken der Politbühne handelte, die sich selber wählten, diese eine Partei hatte immer recht. In welch kolorierter Variante und mit welchen Worthülsen schießend sie auch den Wähler täuschte. Das Parteiensystem in Kumulation stellt immer den Feind des Volkswillens dar. Man könnte die Parteienlandschaft also als Opposition gegen das Volk sehen. Eine Änderung trat im nahenden lichten Zeitalter in ihre Startlöcher, eine Art Gerechtigkeit den denkenden und fühlenden Beseelten zu reichen. Private Selbstverwaltung genannt, zieht sie immer größere Kreise innerhalb der seitens der Satansmedien verleumdeten Szene der sanftmütigen Menschheit. Das Gefüge von friedlichen Eigenheiten lässt uns wählen, nämlich bestimmte Strukturen innerhalb seines Lebens nicht und nie wieder zu unterstützen. Fraglos steht dem denkenden und fühlenden Menschen auch ohne eine weitere Schublade seine eigene Ermächtigung als Schöpfer auf Erden zu. Mensch, sofern er sich als ein solcher definiert und auch klar mittels seines Wissens sein Standing zu definieren weiß, ist frei von allen vorgefertigten Käfigen dieser Welt. Selbst der Sklave hat noch immer Macht inne wie folgt. Der Sklave kann entscheiden, Supermärkte, die sich der Empfehlung des untergehenden Systems unterwarfen, gleichzeitig aber aus einer Empfehlung eine Tragepflicht von Maulkörben ohne die Haftung für solche Selbstermächtigung zu übernehmen, eben nicht weiter zu unterstützen. Punkt aus. Selbst der Geimpfte entscheidet, wann und ob er einen Maulkorb tragen will. Denn, ganz ehrlich, die Waren des täglichen Bedarfs eines Vegetariers bekommt jener bestens und zum halben Preis in doppelt hoher Qualität bei fachwissenden Online-Händlern. Auch das einen Ungeimpften beschäftigende Unternehmen hat nicht über das Tragen von Masken oder den Impfstatus eines Menschen zu entscheiden, auch wenn dumme Erfüllungsgehilfen der Staatssimulation mit dem Hausrecht zu entgegnen versuchen. Ist der Mensch in seiner Kraft, im Wissen zu dem, so wird er dem Vertragsanbieter klar und deutlich den Passus der Haftung überhelfen. Für mich, der ich in oben genannter privater Selbstwalterschaft mein Leben seit 19 Jahren bestens allein verwirkliche, bedeutet die Wahl meines göttlichen Hierseins auch, nie wieder einen BMW zu fahren. Denn wer mit Freude am Impfen wirbt, der muss aus meiner Arbeit Lohn nicht mehr seinen Wohlstand finanzieren. Solche Idiotie einstiger Vormacht im Automobilbau setzt in diesem Momente seines Great Resets eine Weichenstellung, die manch Volltrottel dahinter bisher noch gar nicht in Erwägung zog. Auch sie, die dümmsten der Dummen, hatten ihre Wahl. Eine Wahl zu haben und jeder Mensch hat seine Wahl, setzt biologisch reines Denken und Fühlen voraus. Hier sind wir erneut an einem komplexen Knackpunkt mit Sollbruchstelle angelangt, denn der Satan brachte die Seinen in die Welt, die nun mal reichlich wenig in allen menschlichen Tugenden sind. Auswahl an wundervollste von allen Selbstbestimmungen ist riesig, die das eigene Sein betreffend. Lebensbasis. Ich bin der göttliche und rechtmäßige Eigentümer all meines Seins und aller Schöpfungen hieraus. Was ich in die Welt setze, unterliegt der privaten Selbstbestimmung meiner Obhut und somit gebe ich nichts an Wertigkeiten meines Eigentums, das ich nicht freiwillig abzugeben plante. Klarerweise entscheide ich, der Schöpfer meines eigenen Seins und all meiner Erfahrungen, welchen Energien ich Zutritt in meine physische Schöpfung gewähre. Der eine Mensch muss rauchen, weil er sich einer solch brutal satanischen Verhinderung seines Lebens hingeben will. Ein zweiter Mensch nimmt liebend gern Nanobots als Schuss in sein Blut. Drogen spielten ja bereits seit Jahrtausenden eine maßgebliche Rolle innerhalb sklavischer Steuerung der Mindermenschheit. Werkzeuge wie Bier, Alkohole, auch Rauchwaren, Zucker und jeglicher Fraß, den sie Lebensmittel nennen, vor allem Fleisch, tierische Produkte, Brot und Bäckereiwaren, Kaffee, sind beste Steuerungsmittel einer labil geistigen Gesellschaft, wie weltweit erkennbar. Ich entschied mich, einmal am Tag OMAD, One Meal a Day, und vegan, zudem fett- und proteinreich zu essen, dies ohne Hinzunahme von Kohlenhydraten und anderen Zuckern. Bleibe somit vom sogenannten Altern jenseitig stehend, werde mit der Langfristigkeit meines solchen Tuns auch marginal jünger. Weder lasse ich Kaffee noch Alkohol und oder Rauchgifte in meinen Leib, lebe meines Wissens entsprechend in sportlicher Betätigung, Ruhe, Entspannung und zuträglichem Zellaufbau. Auch geistig-seelisch habe ich die Wahl, auf der Grundlage des Wissens meiner Ahnenschaft mein Leben zu gestalten und hierin jene spirituelle Nahrung in meinem Lebensweg Platz finden zu lassen, der mir Wohl und jegliches Heil allein erbrachte und weiterhin erbringen wird. Auf diese Weise kann kein einziger geistiger oder seelischer Parasit, ein physischer sowieso nicht, meinen Lebensweg kreuzen. Der Wille des Menschen, Dies, lasse dir noch einmal wiederholt sagen, lieber Leser, steht an erster Stelle des zu respektierenden Gesetzes eines jeden Systems, egal wie faschistoid satanisch es sich auch im ersten Moment zeigen mag. Du, Mensch, hast deine eigene Wahl. Nur einige wenige Beispiele. Ich entscheide, wie schnell ich im Straßenverkehr unterwegs bin. Auch hierbei sind Kriterien der Logik und Erfahrung über die Verordnungen des Systems sich setzend. Ob 150 km/h bei leerer Fahrbahn tagsüber, in der Nacht aber, Grund der nicht planbaren Wildwechsel, nur 45 km/h. Das Führen meines Fahrzeugs obliegt allein meiner Entscheidungsgewalt. Diese Eigenermächtigung ließ mich 39 Jahre unfallfrei fahren. Ich entscheide, welches Kennzeichen mein Fahrzeug trägt und ob ich ein solches überhaupt zum direkten Fahrbetrieb oder der Sicherheit von Mensch und Maschine benötige. Mein Eigentum übereigne ich nicht der Firma, die sich Staat nur nennt. Lasse ich mich nicht zum Halter mittels Handelsvertrag degradieren. Ich entscheide, wer Zutritt zu meinem immobilen Eigentum und meinem Lande erhält und welche Gesetze auf diesem ihre volle Gültigkeit erhalten. Logischerweise auch, wie ich mein Eigentum gegen unrechten Zutritt verteidige. In der morgigen Botschaft befassen wir uns mit jenem Gesetz Freiers Terre, welches ich als Freiers Sohn als das einfach verständliche und umsetzbare Gesetz für mein Leben auserkoren habe. Wer mein Gesetz und das der Urmutter missachtet, muss mit gesetzlichen Konsequenzen rechnen. Ich entscheide, ob ich und welche Baumaßnahmen ich an meinem Eigentum vornehme und wie die Umsetzung vonstatten geht. Vor allem die Entlohnung jener Arbeiter an meinem Eigentum, so wie ich auch Entscheidungsträger über alle meine finanziellen Ausgaben bin. Ob ich Dritte an meinem Erwerb beteilige oder nicht, obliegt allein meiner Entscheidung. Ich entscheide über alle Verträge und Pflichten in meinem Leben, ob ich Freiwilligkeiten zu Pflichten mache oder diese aus Lustlosigkeit kurzerhand aus meinem Alltag streiche. Ich entscheide, ob ich am jährlichen Silvesterkriegsvertrag teilnehmen will, wie auch Weihnachten und andere vom Lebensfeind erschaffene sogenannte Feiertage meiner freiwilligen Beteiligung unterliegen oder eben nicht. Ich entscheide, ob ich eine Marionette der Politik wähle oder doch lieber meine Stimme zur Alleinbestimmung in meiner Ganzheit behalte. Ich entscheide, ob ich dem Kriegsvertrag des Massenmordes an Tieren und Pflanzen beipflichte oder doch lieber meinen Zellen weiterhin das zum Aufbau gebrauchte Silizium reiche, somit den Austausch des auf Kohlenstoff basierenden Zellgewebes weiter vorantreibe, um die durch den Satan leicht steuerbaren und angreifbaren pentatoxischen Zellgewebe meines Leibes in die 6D Formatierung jenes künftigen Lichtreichs zu erheben, in welchem üble Schattenmacht aufgrund der eigenen Mangelschöpfertätigkeit keinerlei Macht ausüben kann und wird. Ich entscheide, welche Energien in meinen Leib, Geist und meine Seele gelangen. Zu letzterem Thema noch ein Wort. Wer meint, er könne den Vertrag mit dem Teuflischen nach dreifacher Impfung noch rückgängig machen, der hat Mephisto mit »Du musst es dreimal sagen« noch nicht verstanden. Bereits eine einzige Impfung enthält Nanobots und undefinierte Giftstoffe, die nicht in den beseelten Leib Gottes gehören. Gestern erreichte mich die traurige Nachricht, dass ein junges Weib aus meiner geliebten Familie nebst ihrer einzigartigen Tochter in ein Haus für Kranke eingeliefert werden musste, sie, die starrsinnige Mutter, mit verklebter Lunge. Entgegen allen Warnungen unsererseits ist die Mutter geimpft. Ein junges Weib, das nicht am Tiermord teilnimmt, gesund und frisch seitens der stets in Liebe und Wissen sie bereichernden Mutter aufgewachsen ist, brach zudem in ihrer Jugend bereits das Gesetz der Rita, Telegonie, ließ sich mit Volksfremden dauerhaft ein. Das Resultat der beiden, das Blut zweier völkerbeschmutzender Trotzköpfe, ein zauberhaftes Kindchen, das fraglos unsere Liebe wie jedes blutreine Kind gleichsam erhält. Doch die Mutter ist dem Gesetze unserer Freier gemäß aus der Heimat zu verbannen, so sie die Behandlung im Krankenhaus überleben sollte. Weiterer geistmangelnder Missbrauch und derartige Gesetzlosigkeit sind unbedingt künftig zu verhindern, ansonsten unser Volk immerfort darben wird. Heilung ist dann erst eingetreten, sobald alle Geimpften ihre Quittung für ihr ungesetzliches Handeln, haltet euer Blut rein, erhielten, gleichsam alle Kriegerischen, die dem Tod des Lebens mittels ihres direkten Tuns Entsprechung verliehen und auch die Ritergesetzlosen endlich der Heimat fern sind oder dem Schicksal, Heilbringung, der Brandmarkung unterlagen. Erst nachdem Mensch verstand, dass nicht ein Blatt Papier mit einem anderen Lande oder einer Volksgruppe zu einem wahren Friedensvertrag führen kann, sondern ich, der Schöpfer, über Krieg und Frieden in meinem direkten Leben und damit als Kriterium der kleinsten Zelle dieser Erdenwelt über den großen Krieg oder das friedensreiche Zeitalter meine Entscheidung fälle, erst dann kann der epochale Neubeginn sich in der Welt emotionaler Intelligenz ausbreiten. Solange Menschen auch nur ein einziges Tier als nicht ihnen gleich von Gottes Liebe ausschließen oder einen Baum nicht als weises Lebewesen huldigen und unseren Urahnen gleich die Schönheiten aller allväterlichen Schöpfung mit der ihm zustehenden Ehrdarbietung verwöhnen, so kann Frieden und Liebe nicht in der Welt des kriegerischen Gegeneinanders einfließen. Regelkonforme Gesetze schützen uns vor Scharlatanerie und Untergang. Wohin uns bisherige Gesetze und jenseitig des kosmischen verortete Verordnungen brachten, sehen wir in heutiger Zeit bestens. Der Weg in das Reinste und Höchste ist nur dann noch gehbar, so wir uns zügig und mit aller Konsequenz für das Heile in unserer göttlichen Vollkommenheit entscheiden und gleichsam alles Ungesetzliche sofortig ausmerzen, ohne einen einzigen Fehltritt. Allen heilvollen Liebe und Segen.